Lügen statt Waffen, dann Krüge aus Ton. Und unsere Welt würde wohnlich davon. Wir gössen die Gärten statt Kugeln aus Blei und singen auch Lieder von heute dabei. Schau her, schau her, so wär die Welt, wenn Frieden wär. So wär die Welt, wenn Frieden wär. So wär die Welt, wenn Frieden wär. Wenn der Morgen erwacht, die Augen der Kinder, die vergangene Nacht ist vergessen vorbei. Wenn ihr Jubel emporsteigt und der Tag steht im Licht, sieh die Augen der Kinder und vergiss sie nicht. Du gehst deinen Weg und der Tag hat Gewicht. Doch denke an sie, enttäusche sie nicht. Du musst sie behüten, es ist an der Zeit, der Vergangenheit Schatten stehen drohend bereit. Hör die Stimmen der Kinder, wenn sie spielen im Wind. Da ist Freude und Lachen, da ist Mut und Vertrauen und das Glück, eine eigene schöne Welt zu erbauen. Hör die Stimmen der Kinder, wenn sie spielen im Wind. Du gehst deinen Weg und der Tag hat Gewicht. Doch denke an sie, enttäusche sie nicht. Du musst sie behüten, es ist an der Zeit, der Vergangenheit Schatten stehen drohend bereit. Bin ich nicht bei dir? blüht und kein Schatten mehr über den Himmel zieht. Und du warst dabei und es ist dein Sieg. We'll be right back. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Verschiedene Wege führen dahin, der Luftweg mit dem Zeppelin. Und ist dir das nicht schnell genug, dann nimmst du den Gedankenflug. Den Landweg, ja nicht mit der Bahn, sonst kommst du nie und nimmer an. Du gehst zu Fuß und zwar bei Nacht, dann bist du da, eh du's gedacht. Für einen Wasserweg ist sehr bequem das städtische Kanalsystem. Der Zugang führt durchs Abflussrohr, doch dicke warne ich davor. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Hier weiß man nichts von Stunk und Neid und nichts von fester Arbeitszeit. Wer lustig ist, der schafft etwas, denn Arbeit macht hier immer Spaß. Man wird hier Trainer für Jojo, man geht ins Schlipsentwurfsbüro, als Streichelwart ins Kinderheim, ins Lyrikwerkabteilung Reim. Sehr viele sind hier Schlagerstar und Milchmixmeister in der Bar. Doch in der Feuerschlockerei sind immer wieder Plätze frei. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Im Wohnungsbau gibt's keine Norm. Das eine Haus hat Muschelform. Das zweite sieht wie ein Kürbis aus. Das dritte wie ein Schneckenhaus. Und manche siedeln sich nicht an. Die haben am Häuschen Räder dran. Und manches Haus schwebt hin und her. Und andere schaukeln auf dem Meer. Auf flachen Dächern pflanzen sie sich Palmen an und Sellerie. Da sitzen abends Frau und Mann und gucken sich die Sterne an. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Mit Pflanzen unterhält man sich. Das gilt hier nicht als wunderlich. Auch Tanzmaus, Meerschwein, Hund und Katz sind dankbar für den kleinen Schwatz. Hier gibt es Männerschwangerschaft. Die Kinder haben Bärenkraft. Und wenn sich einer wichtig macht, wird er von allen ausgelacht. Und jeder schmückt sich, wie er kann. Kein zweiter zieht das Gleiche an. Wer will, geht nackt, auch außer Haus, denn alle sehen fantastisch aus. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Zensuren, Knast und Steuerpflicht. Armee und Polizei gibt's nicht. Auch keinen Mörder, keinen Dieb, denn hier sind alle Menschen lieb. Wenn du nur etwas Muse hast, dann mache in Phantasia Rast. Und wenn es dir dort auch gefällt, bring etwas mit in unsere Welt. Der Rückweg ist ganz schnell getan. Man schaltet nur das Radio an und blickt in einen Spiegel rein und kneift sich in das linke Bein. Warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Hey, warst du schon da? Warst du schon da? Warst du in Phantasia? Warst du schon da? Warst du schon da? In Phantasia. In Phantasia. Sieh, der Mond liegt im Flusse ganz still und es kommen der Fische so viel. Kleid und dem Mond tat das Fischlein so leid. Soll ein Silberkleid haben wie ihr, sagt der Mond zu dem Fischespalier. Komm, du kleiner Fisch, tauch hinein. Ein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und das passen Spatzenhirne nicht hinein. Auf dem Weihnachtsmarkt läuft einer, nachdem sich die Leute umdrehen. Etwas Grünes hat er sich ins Haar geschmiert. Er trägt eine Glitzerhose und am linken Ohr Geschmeide, etwas Wangenrouge, der Hals ist tätowiert. Träge Menschen werden munter, stille Bürger sind entrüstet, trägt Parolen, wirft man, wo er geht und steht. Jemand sagt, das ist der Abschaum, sowas müsste man erschießen, wenn das mein Sohn wäre, ich wüsste, was ich tät. Jemand sagt, er ist entlaufen, jemand sagt, hau ab, zieh Leine, irgendwo ruft einer halblaut, schwules Schwein. Jemand spuckt ihm vor die Füße, jemand wirft nach ihm ein Brötchen, ein Besoffener packt ihn und schlägt auf ihn ein. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und es passten Spatzenhirne nicht hinein. Fünf Soldaten auf der Bude, vier sind sofort dicke Freunde, nur der fünfte ist eine Pfeife, das steht fest. Alle waren schon blau, nur er nicht, hat von Fußball keine Ahnung, abends liegt er mit einem Buch in seinem Nest. Täglich schreibt die Pfeife Briefe und kriegt Post aus anderen Ländern. Alle prahlen mit ihren Weibern, nur er schweigt. Er versaut die ganze Stimmung, wenn sie Witze sich erzählen. Es wird Zeit, dass man ihm mal die Meinung geigt. Sonntagnacht, die Pfeife schläft schon, unsere vier sind stockbesoffen. In der Dunkelheit zerren sie ihn aus dem Bett. Eine Flasche braunen Fusel flößen sie ihm ein und lachen. Und sein Buch wird eingeschmiert mit Stiefelfett. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und es passten Spatzenhirne nicht hinein. Im Lokal ist Kinderfasching, an der Tür gibt es Getuschel, eine Mutter bringt ihr Sternentaler Kind. Das ist geistig schwer behindert, kann nicht sprechen, nur so brummeln, doch es strahlt, weil hier so viele Kinder sind. Und die Mutter setzt sich mit ihm an die lange Kaffeetafel, ihr kleiner Sternentaler klatscht zu der Musik. Keiner schenkt ihnen Kakao ein, niemand setzt sich in die Nähe, ab und zu nur trifft sie ein verstohlener Blick. Als die Kinder tanzen, schwingt sie auch ihr Kind herum im Kreise. Manche tanzen weiter, andere bleiben stehen. Jemand sagt, das ist geschmacklos, Mann, wir sind doch keine Anstalt, unsere Kinder sollen so etwas nicht sehen. Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein. Denn er sang wohl etwas anders und war nicht so grau wie sie, und es passt in Spatzenhirne nicht hinein. Schenk mir ein Liebkosewort, dann fliegen meine Sorgen.

sie in Mini besser als in Maxi fand, das hab ich ihr gesagt. Und ob ich ihretwegen Ärger mit dir kriege, das hat sie mich gefragt. Wirklich, weiter war nichts. Oh, nichts zwischen uns. Glaub es nur, weiter war nichts, gar nichts. Nein, es war nichts, gar nichts. Und wenn du's nicht glaubst, ja, dann musst du's lassen. Dieses Lied sing ich den Frauen, die allein sind in den Nächten, ihr Alleinsein nicht verdauen und so gern bei ihm sein möchten. Dieses Lied sing ich Maria, die schon auf der Penne eines ausprobierte und dann abging, denn sie kriegte etwas Kleines. Und der Vater von Maria und der des begonnenen Kindes wollten nichts mehr von ihr wissen. Geh, Maria, und verwind es. Und Maria schluckte heftig und es lag ihr schwer im Magen. Und ihr Kindchen lag daneben und sie wollt's nicht nur ertragen. Sie besorgte sich ein Zimmer, schlug mit ihrer kleinen frommen Faust das Mutterschutzgesetz auf den Tisch, bis sie's bekommen. Und sie malte es auch selber, wusste bald schon mit den Türen und Handwerkern umzugehen. Wenn sie knarren, muss man schmieren, nach gesetzmäßigem Ablauf. Und wie man ihr sagte, schmerzsam, schenkte sie einem Sohn das Leben und der machte ihr das Herz warm. Klagte auf mehr Alimente, denn das Söhnchen war ihr teuer, zahlpflichtig ein Tanzmusiker, der beschiss nämlich die Steuer. Später ging sie selbst verdienen, lange stand es auf der Kippe, Arbeit gab es, wo sie suchte, aber dort gab's keine Krippe. Als sie eine Krippe hatte, war die Arbeit ihr nicht lieb, doch was nicht war, wollt man ihr machen, es war ein Zulieferbetrieb. Abends ging sie noch zur Schule und das Abitur fiel schwer, ihre Augen kriegten Ringe und ihr Ringfinger blieb leer. Manchmal saß zwar ein dem Kinde fremder Mann am Tische früh, doch's war immer nur ein Onkel und ein Vati war es nie. Dann bekam sie noch ein Studium, das man gerade reformierte, so dass sie es ein Jahr kürzer als vorher und nachher passierte. Und sie wurde Redakteurin einer guten Wochenzeitung, kam, weil sie den Mund aufmachte, gleich in die Gewerkschaftsleitung. wurde Mitglied DFD, DSF, na und so weiter, setzte sich nicht immer durch, wurde doch Abteilungsleiter. Wurde mit dem Kollektiv sozialistische Brigade, manchmal lag sie auch schief, doch auch dafür stand sie gerade. Elternbeirat war sie auch, doch ihr Sohn war gut gelungen, kürzlich hat sie nun dem handelnden Trabanten abgerungen. Und er fuhr die zwei in Urlaub, dort erholten sie sich sehr, an den Vater dachten beide angeblich schon längst nicht mehr. Heute Nacht sah ich Maria, eine Frau von Mitte 30, stehen in einer Telefonzelle. Tränen sah ich und nun weiß ich, dass emanzipierte Frauen, die uns ach so stark erscheinen, noch jahrzehntelang und länger nachts um ihre Schwächen weinen.

kommen zweiter Klasse zur Welt. Die einen werden gebildet, die anderen werden ausgebildet. Die einen stellen danach was dar, die anderen stellen danach was her. Den einen stehen alle Türen offen, den anderen stehen alle Fabriktore offen. Die einen verdienen, die anderen dienen. Die einen verdienen, die anderen dienen. Die einen verdienen, die anderen dienen. Die einen verdienen, die anderen dienen. Die einen verdienen. Das ist ja überall das Gleiche. Mit den Schulen, mit den Kindergärten, überall. Es ist ja immer so, dass derjenige, der Arbeiterkind ist, ist benachteiligt. Oder mit der Ausbildung. Wenn ich jetzt nach meiner Lehre eine andere Ausbildung anfangen würde, ist das für mich praktisch unmöglich. Wovon soll ich leben? Meine Eltern können mich ja nicht noch ein paar Jahre unterstützen. In der Bundesrepublik gibt es 18.000 Millionäre. Das sind genau 18.000 zu viel. Profitgeier müssen weg, aber sie sollen ihre Kammerzofen hier lassen. Und ihre Butler und ihre Sekretäre, ihre Köche, ihre Privatchauffeure, ihre Putzfrauen und ihre Angestellten, ihre Lehrlinge und ihre Arbeiter und ihre Butler und ihre Sekretäre, ihre Köche, ihre Privatchauffeure, ihre Putzfrauen und ihre Angestellten, ihre Lehrlinge und ihre Arbeiter. Güter hier lassen und ihre Privatstrände und ihre Privatschlösser und ihre Privatländereien und ihre Privatgrundstücke und ihre Privatkliniken und ihre Privatzeitungen und ihre Privatstädte und ihre Privatfabriken. Yeah. damit die Profitgeier nichts sagen können, man hätte nicht versucht, sich gütlich mit ihnen zu einigen, machen wir ihnen ein letztes gütliches Angebot. Die sollen gehen an den Genfer See oder in den Tessin und sollen sich dort einen Privatzoo einrichten. Einen Privatzoo mit echt goldenen Käfigen für sich selbst. Mittags, wenn Fütterung ist, geben ihnen die Wärter echten Kaviar zu essen. Und zu trinken kriegen sie echten Champagner. Die sollen leben in Saus und Braus. Das ist tausendmal besser, als wenn sie unsere Arbeitskraft ausbeuten. Die sollen alles haben, nur keine Macht mehr. Und sonntags, wenn die Arbeiter mit ihren Familien in den Zoo gehen und die maßlose Prunksucht der Reichen belächeln, werden sie den Kopf schütteln und sich fragen, wie sie nur so lange auf die reinfallen konnten. Und sie werden zurückgehen in das Land, das jetzt ihnen allen gehört. Keinem mehr und keinem weniger. Und eines Tages werden die Reichen aussterben wie die Saurier. Man wird ihnen nicht mal ein Denkmal setzen. Man kann ja vielleicht von einem Polizisten erwarten, dass er bei Rot über die Straße geht. Man kann eventuell auch noch von einem Suppenhuhn erwarten, dass es vorm Essen betet. Man kann möglicherweise sogar von einem Lehrer erwarten, dass er sich von seinen Schülern was beibringen lässt. Man kann unter Umständen vielleicht sogar noch von einer Kuh erwarten, dass sie Charleston tanzt. Aber man kann nicht erwarten, dass ein Unternehmer sich selbst enteignet. Wer hat denn damals nach dem Krieg die Karre aus dem Dreck ziehen lassen? Ich! Wer hat denn damals ganz von vorne anfangen lassen? Ich! Wer hat denn damals aus dem Nichts mit eurer Hände Arbeit diese Fabrik aufbauen lassen? Ich! Wer hat denn damals selbst mit anpacken lassen? Ich! Der Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Der Arbeiter heißt Arbeiter, weil er arbeitet. Würden die Arbeiter was unternehmen, müssten die Unternehmer arbeiten. Die Profitgeier sind Geier, die nicht von Aas leben, sondern von den gesellschaftlichen Produkten, die sie von anderen herstellen lassen. Die Profitgeier hocken in allen Betrieben. Sie hocken in den Justizpalästen und im Bundestag. Sie hocken in den Banken und Industrieclubs. Sie machen aus menschlicher Kraft Kaufkraft, aus Bewusstsein Markenbewusstsein, aus menschlicher Schwäche schlagen sie Kapital, aus dem Geltungstrieb machen sie Geltungssucht, aus der Lust am Leben machen sie Lust am Kaufen. Die Liebe verkaufen sie als Intimspray. Die Solidarität wird zu Neid und Missgunst. Aus menschlicher Wärme zeugen sie eisige Kälte und Misstrauen. Aus dem Menschen kondensieren sie eine Büchse voller Komplexe. Aus der Arbeitskraft machen sie eine Ware. Die Geschäftemacher, die Profitgeier, hocken auf ihren Geldbergen und warten auf ein neues Opfer. Dann stürzen sie sich auf ihn und höhlen mit ihren gierigen Krallen seine Persönlichkeit aus. Sie reißen seine Gefühle heraus und zerfleddern seinen Charakter. Was übrig bleibt, ist nichts als ein Haufen Fleisch und Knochen, der mit der Mode geht. Ein Haufen Fleisch und Knochen, der arbeitet und kauft. Ein Haufen Fleisch und Knochen, der top ist und von Autos und großer Liebe träumt. Kalt, leer und voller Angst. Und die Menschen frieren und merken, dass sie betrogen werden. Und sie sehen die Profitgeier, die verführerisch mit ihren Geldscheinen winken. Und mancher möchte sein wie diese, genauso gierig und reich und voller Hass. Und die Menschen sehen nicht, dass die Profitgeier Angst haben vor ihnen, weil sie schwach sind, weil sie nur wenige sind, die die Mehrheit ausplündern. Und die Profitgeier versuchen deshalb der Mehrheit Angst zu machen vor einem Gespenst. Und sie sagen, ein Gespenst geht um. Das Gespenst des Kommunismus. Und das frisst euch alle auf und macht euch zu Sklaven, sagen die Profitgeier zu ihren Sklaven. Und sie haben Angst, weil sie nur wenige sind, die die Mehrheit ausplündern. Die Profitgeier wissen, dass ihre Tage gezählt sind. Sie wissen, dass eines Tages die Mehrheit über sie herfallen wird und sie rupfen wird wie ein Huhn. Wie ein nacktes Brathähnchen werden sie dann dastehen und um Gnade winseln. Und man wird ihnen einen Tritt in den Arsch geben, dass sie noch ein letztes Mal fliegen können. nochmal rot vor Wut. Rot ist die Farbe der Liebe, rot ist die Farbe der Hoffnung, rot ist die Farbe der Zukunft, lieber rot als doof. Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Bleibe möglichst unerkannt, es ist um eins, mitten in der Nacht. Die letzten paar Sekunden mit dem Pfoten zugebracht. Das ganze Spiel in Gobitz, nee, das ist mein Viertel. Hier bitte hier, hier bitte siehst du nur Beton und Mürtel. Haus auf Haus, Grau auf Grau, ich ertrag das nicht mehr länger, das weiß ich ganz genau. Jetzt stehe ich also hier, in der Hand eine Schmarrer, bringe Farbe auf Beton und fühle mich wunderbar. Mein Bruder Kid Ohr steht neben mir, er macht mir die Füllung, ja, er ist noch hier. Zwei Gestalten in der Nacht, nicht mehr als zwei Schatten, hinterlassen unsere Spuren und sind flink wie die Ratten. Bunte Bilder an öden Scheißwänden, Blödbirnen sagen, wir würden Gobitz schänden, doch das ist mir egal. Und den anderen auch. Die Gobitz 069 Posse ist im Haus. Doch zurück zu unserem Peace, wir sind immer noch dabei. Plötzlich ein Geräusch, beschissene Sauerei. Wir packen unsere Dosen in unsere Scheißtasche. Irgendwie nichts Neues, nochmal dieselbe Scheißmasche. Ich drehe mich um, seh die Bullen ankommen. Nichts wie weg hier, denk ich ganz benommen. Wir rennen, flüchten durch das Häusermeer. Eine Frage steht im Raum, wo kommen die Polizisten her? Wo kommen die Polizisten her? Die Party ist am Dampfen, der ganze Boden bebt. Ich sag dir, sowas Geiles hab ich lange nicht mehr erlebt. Der Beat kommt aus den Boxen, alles klatscht in die Hände. Das Ganze spielt sich ab auf einem alten Fabrikgelände. Verbotene Sache. Man nennt das illegal, doch es ist uns allen hier tierisch scheißegal. Die Anlage gemietet, der Rest organisiert von der Szene selbst. Hast du das kapiert? King Krell und Big Ears mittendrin im Geschehen. So muss es sein und so wird's auch weitergehen. Es bildet sich ein Kreis, Krisis Bin ist am Breken. Wie in alten Zeiten tut der Gegner zerlegen. Alles läuft friedlich, liegt bei uns auf der Hand. Die Kiffer in der Ecke sind grad im Ganscherland. Einfach Party machen mit den Brüdern und den Schwestern. Die ganzen anderen Ärsche liegen schon längst in ihren Nestern. Die Stimmung ist voll geil, es ist mitten in der Nacht. Plötzlich Scheinwerfer, alles ist aufgebracht. Eine Kompanie Froschmützen betritt den Raum. Oder sollte ich besser sagen, Polizisten eben abschauen. So benehmen sie sich auch. Eben voll daneben wie die Aushilfs-Rembos. Das kannst du wohl nicht geben. Die Organisatoren werden gerade vernommen wie Kriminelle. So ist mir das vorgekommen. Die Party ist zu Ende, das ärgert mich sehr. Und wieder diese Frage, wo kommen die Polizisten her? Wo kommt die Polizistin her? Vor dem Bildschirm, hat nichts Besseres zu tun. Einen Scheißtag gehabt, erstmal ein bisschen ausruhen. Nachrichten laufen, flimmern über den Schirm, eine Scheiße nach der anderen, Falten bilden sich auf meiner Stirn. Der Nachrichtensprecher schlägt ein neues Thema an, ich ahne schon, was als nächstes kommen kann. Rassistische Gewalt, Alltag auf den Straßen, das ist auch in Gobitz so, das sind keine Phrasen. Das Opfer war nicht weiß, das war wohl auch der Grund für die Rassisten-Spinner, die sind doch nicht gesund. Jeden Tag dasselbe und keiner sieht die Qualen. Wieso etwas abläuft, kann man sich leicht ausmalen. Er steht an einer Haltestelle, ganz allein. Die Faschis sind zu zehn, wie soll es anders sein? Sie stellen sich daneben, fangen an ihn zu belegen, während Passanten ignorant daran vorbeistreben. Keinen interessiert, was da gerade passiert. Die erste Nazi-Faust hat sie schon platziert. Dann wird die Sache blutig, verdammte Sauerei. Messer, Baseball, Schläger, alles ist dabei. An den Fenstern darüber sind alle am Klotzen. Doch keiner schreitet ein von diesen deutschen Fotzen. Die Szene auf der Straße spitzt sich zu im Nu, und die Faschospringerstiefel treten weiter kräftig zu. Sie stechen auf ihn ein, er ist dem Tode nah. Er liegt jetzt im Koma und kein Polizist war da.